30. April 1945. Kurz nach 1 Uhr nachts wollte Hitler wissen, ob es neue Nachrichten aus dem OKW gäbe. Es lagen keine vor. Zwei Stunden später, gegen 3 Uhr, traf ein lang erwarteter Funkspruch Keitels ein, der allerdings jeglichen Hoffnungsschimmer erstickte. Der Entsatzangriff auf Berlin war zum Stehen gekommen. Noch ein weiteres Mal sollte oben ein Funkspruch abgesetzt werden. Dönitz habe gegen alle Verräter schnellstens und rücksichtslos vorzugehen. Erst viel später, gegen Mittag, meldete sich Berlins Stadtkommandant Helmut Weitling, berichtete, die Russen stünden schon in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels. Plötzlich schlurfte Hitler den Korridor an meiner Telefonzentrale entlang, blieb am Türrahmen stehen. Ich stand auf, nahm an, es ging um einen Auftrag. Er schaute mir in die Augen. Sein Blick war matt, aber klar. Dennoch war es nicht mehr der Blick des Führers, der mich traf. Ich hatte das Gefühl, er wollte etwas Privates sagen. Bevor ich mir Gedanken machen konnte, was ich erwidern sollte, wenn er jetzt das Wort an mich richten oder mir zum ersten und letzten Mal die Hand geben würde, kehrte er wortlos um und schlurfte zurück in seinen Raum. Irgendwie erleichtert, einer bestimmt unangenehmen Szene entgangen zu sein, setzte ich mich wieder an meinen Platz. Nun musste es bald soweit sein. Doch dann hörte ich gegen 15 Uhr leises Gemurmel auf dem Gang. Zum letzten Mal vernahm ich Hitlers Stimme. Außerdem hörte ich Günsche, Goebbels, Linge, Bormann und vielleicht Axmann, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Hitler sprach ruhig und unaufgeregt. Ich spitzte die Ohren, konnte aber nichts Genaues verstehen, musste arbeiten. Laufend gingen Telefonate ein. Ab und zu stand ich auf, ging bis zur Tür, dann wieder zurück, um den nächsten Anruf anzunehmen. Ich erhaschte einen letzten Blick auf Hitler, wie er in seinem Arbeitszimmer verschwand. Eva, jetzt seine Frau, folgte ihm. Hübsch sah sie aus, in ihrem dunkelblauen Kleid mit blitzweißem Rüschenkragen. Sie überstand die letzten Stunden ihres Lebens anders als alle anderen, die ihr Ende nahen sahen. Für mich ist sie die einzige, die wahrhaft aufrecht in den Tod ging. Eva lebte jedenfalls bis zum Tod. Geheiratet hatte sie einen Toten in einem Leichenhaus. Günsche schloss die Tür hinter Eva und Hitler und kam anschließend zu mir herüber. Der Chef will jetzt nicht mehr gestört werden. Die kleine Abschiedsgesellschaft löste sich auf. Das Ehepaar Goebbels und die Generäle Burgdorf und Krebs waren darunter, Frau Manziali und Hitlers Sekretärinnen. Traudel Junge stürzte fast an mir vorbei. Günsche flüsterte mir zu, dass der Chef sich mit Handschlag verabschiedet und alle Soldaten vom einstmals auf den Führer geleisteten Eid entbunden habe.